Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Verschwiegene Nachkriegsgeschichte. Föhrenwald. Ein jüdisches Städtel in Bayern. Ein Feature von Alois Berger. Der Lager Föhrenwald, oder wie er heißt auf Jiddisch, Bemidbar, liegt 30 Kilometer drumweg von München, 1,5 Kilometer von dem bayerischen Städtel Wolfratshausen. Und ist entstanden von einem gewesenen Lager für deutsche Arbeiter von der Bayerischer Waffenfabrik. Es wurde ausschließlich Jiddisch gesprochen. Und Jiddisch war die Sprache, sozusagen die Amtssprache. Wir haben auch Deutsch gelernt, aber es war wie wenn man eine Fremdsprache lernt. Wir sind auf die Straße gegangen, haben Jiddisch gesprochen wieder. Föhrenwald war eine große Familie. Föhrenwald war für Kinder ein Paradies, für die Erwachsenen war es die Hölle, weil sie hatten ja keine Zukunft. Meine Mutter hatte nie was gegen Deutsche, auch nach dem ganzen Grauen nicht. Auf der anderen Seite hat sie mir gesagt, sei höflich zu den alten Leuten, aber gib keinem alten Mann die Hand. Du weißt nicht, ob er nicht deine Großeltern ermordet hat. Die Juden waren alle jüdisch verheiratet. Und als man Papiere gebraucht hat, mussten alle standesamtlich nachheiraten. Also es waren ja hunderte von Hochzeiten dort. Da war ich dabei, 1954, haben meine Eltern in Wolfratshausen nachgeheiratet. Und nicht nur die, alle vom Lager, alle. Tatsächlich gibt es in Israel eine Föhrenwald-Vereinigung, die sich also in Israel regelmäßig treffen. Föhrenwald ist für uns lebendig. Immer noch. 12 Jahre lang, von 1945 bis 1957, lebten im oberbayerischen Wolfratshausen zeitweise mehr als 5000 Juden. Nach dem Krieg wohlgemerkt, nach Auschwitz und Dachau. Föhrenwald hieß die Siedlung, eng bebaut auf einem halben Quadratkilometer. Die Juden nannten sie Föhrenwald, weil sich das auf Jiddisch besser aussprechen lässt. Es war ein jüdisches Städtel, sagen sie. Das letzte in Europa. Der Lager ist herumgeringelt von Zafoin mit der Sosnewald, von Mayref mit dem Isarteich, von Daroim mit dem Chaussee München-Mittenwald und von Misrachseit mit der Kanal. Ich bin in Wolfratshausen aufgewachsen, einer 17.000 Einwohnerstadt südlich von München. In Föhrenwald bin ich zur Schule gegangen. Aber ich war ahnungslos. Auch meine Freunde und meine Mitschüler waren ahnungslos. Denn im Oktober 1957, als die letzten Juden gegen ihren Willen umgesiedelt worden waren, war der Ort in Waldram umgetauft worden. Selbst die Straßen bekamen neue Namen. Föhrenwald wurde von der Landkarte gestrichen. Föhrenwald wurde aus der kollektiven Erinnerung gelöscht. Meine Eltern, meine Verwandten, meine Lehrer, niemand hat jemals Föhrenwald erwähnt. Erst seit einigen Jahren zerbröckelt die Schweigemauer. Die Erinnerung kehrt zurück. Seitdem suche ich nach dem verborgenen Teil meiner Heimat und komme aus der Fassungslosigkeit nicht heraus. Schlaf, schlaf, schlaf, der Tate wird fallen im Dorf, wird bringen an Äpfele, wird sein gesund das Käppele. Gesund das Käppele. Schlaf, schlaf, schlaf. Also ich vermute, dass das über dem Klavier, also ungefähr in der Mitte des Klaviers, so 50 cm darüber der Davidstern ist und im Abstand von einem Meter hebräische Schriften. Blau, alles in Blau. Auch der Davidstern in Blau, das habe ich mir auch gemerkt, also als Kind. Es war ja nicht so lange offen, das ist relativ schnell wieder zutapeziert worden, aber diese Farbe Blau, die ist mir in Erinnerung geblieben. Eva Greif war 10 Jahre alt, als sie den Davidstern und die hebräischen Schriftzeichen in ihrem Wohnzimmer gesehen hat. Das Zimmer bekam neue Tapeten, die alten mussten runter. Da kam der blaue Stern zum Vorschein. Ich habe dann meinen Vater gefragt, was das ist, und er hat nur gemeint, ja, in dem Ort waren mal Juden. Das war's. Ich habe damals natürlich auch nicht nachgefragt, war ich zu jung. Und damit war das Thema erledigt. Also wir haben da nie mehr drüber gesprochen. Wir wollen den Davidstern freilegen. Eva will ihn restaurieren lassen. Sie möchte wissen, wie sich die Erinnerung in ihrem Wohnzimmer anfühlt. Die Erinnerung an die jüdischen Kinder, die hier gelernt und gelärmt haben. Die Erinnerung an 12 vergessene Jahre jüdischer Geschichte im Nachkriegsdeutschland. Da kommt jetzt ein bisschen blau. Da kommt ein bisschen was schon. Ah, ja. Vielleicht ist es ja doch das so, oder? Ja, das könnten aber auch die Schriftzeichen sein. Seit Eva vor ein paar Jahren auf die Vergangenheit des Ortes und das bewegte Vorleben ihres Hauses gestoßen ist, seitdem sucht sie nach Spuren, trägt Dokumente zusammen für ein kleines Museum und erzählt interessierten Besuchern die Geschichte von Föhrenwald. In Yad Vashem in Jerusalem hat sie Hinweise auf die Talmud-Hochschule gefunden, die der schon damals legendäre Rabbi Halberstamm in Föhrenwald aufgebaut hat. Die Rabbiner haben wohl in der New Jersey oder Nevierski Street gewohnt. Das ist jetzt die Straße, wo wir wohnen, also die Korbinenstraße. Und die Yeshiva, die war wohl in der großen, also in der Hauptsynagoge. Aber die Rabbiner haben in der Nevierski gewohnt. Ah, das ist die SS, das, hier genau, siehst du es jetzt. Ja, das, aha, genau. Schon verblasst, der Davidstern, gell? Ja, ja. Also jede Tapetenschicht drauf macht ein bisschen was aus, gell? Mhm. Aber du siehst, da sind noch viel mehr. Ja, da oben, ja, das ist eine Bordüre mit Schriften wahrscheinlich. Mhm. Wir finden den Stern auf Schulterhöhe. Er hat etwa 30 cm Durchmesser. Bis 1957 schmückte er eine Toraschule. So viel hat Eva inzwischen herausgefunden. Sie ist selbst Lehrerin und manchmal sieht sie in ihrem Wohnzimmer die jüdischen Kinder vor sich. Ja, das stelle ich mir manchmal vor. Überlege ich mir wirklich, wie die Räume eingerichtet waren. Ich vermute, dass unten dann der Raum offen war. Jetzt sind ja 2 kleine Zimmer und dass eben da die Wand rausgerissen war, damit die Schüler eben unterrichtet werden können. Es gab ja mehrere Schulen in Föhrenwald, aber das war eben eine jüdische, religiöse Schule. Eva unterrichtet Geschichte, aber die bewegte Geschichte ihres Ortes kennt sie selbst erst seit ein paar Jahren. Zum Beispiel, dass vor den Rabbinern französische und polnische Zwangsarbeiterinnen in ihrer Straße gewohnt haben und dass die Siedlung 1937 im Auftrag von Hitler für die Arbeiter der beiden Munitionsfabriken im Wolfratshauser Forst angelegt worden ist. Das meiste hat Eva auf Umwegen von ihrer Mutter erfahren. Evas Mutter war schon vor den Juden in Föhrenwald als Dienstverpflichtete im Dritten Reich. Aber darüber hat sie mehr als ein halbes Jahrhundert geschwiegen, bis Evas Tochter Sophie die Oma für eine Schularbeit ausgefragt hat. Also ich habe Geschichte Sozialkunde Leistungskurs gehabt und unser Lehrer hat gemeint, es wäre schön, ein Thema aus der Region zu nehmen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann doch meine Oma interviewen, die war doch schon hier damals. Es war für sie auch nicht leicht, drüber zu sprechen, aber dadurch, dass wir eben diese Arbeit, es war ja für die Schule, hat sie mir gerne geholfen. Evas Mutter erzählte der Enkelin, was sie der Tochter nie erzählt hat. Wie sie im Krieg als Bürokraft im Zwangsarbeiterlager Föhrenwald eingesetzt war. Wie sie den Französinnen Woche für Woche den kargen Lohn ausbezahlen musste. Wie sie mit dem Industriezug in die Munitionsfabriken gefahren ist, um die Quittungen abzugeben. Und dann erzählte Sophies Oma auch die Sache mit den Juden. Dass hier bis weit in die 50er Jahre mehr Juden gelebt haben als sonst irgendwo in Deutschland. Und dass in dem Haus, das ihr Mann 1958 kaufte, kurz vorher noch eine jüdische Schule war. Also ich glaube, sie war sogar erleichtert, dass jemand nachgefragt hat. Ich habe das alles auf Kassette aufgenommen und die höre ich mir auch jetzt noch ganz gerne an, weil das eigentlich so die einzigen Aufnahmen sind, die ich von meiner Oma habe. Weil meine Oma so an der Schwelle zur Demenz stand. Und ich glaube, das war wirklich der einzige Augenblick, wo das noch möglich war, überhaupt mit ihr darüber zu sprechen, über die Vergangenheit. Sophie hat dann für die Facharbeit Kontakt zu einigen Juden aufgenommen, die in Föhrenwald aufgewachsen sind und jetzt in Frankfurt, in Israel und in Berlin leben. Eva und Sophie setzten das Puzzle zusammen und hatten das Bild vom jüdischen Städtel Föhrenwald. Also es hat mich erstaunt. Also ich gehe dann manchmal durch die Straßen und überlege mir, wow, was war da hier los? Und vor allem von 45 bis 57. Vor 2 Jahren wurde in Waldram der Erinnerungsort Badehaus eröffnet. Badehaus, weil dort im Keller die Mikwe war, das jüdische Ritualbad. Mehr als 60 Jahre nach dem Ende von Föhrenwald wurde die Kultur des Vergessens durch eine Kultur der Erinnerung abgelöst. Eine der treibenden Kräfte war Eva Greif. Am frühen Morgen des 28. April 1945 wurden die Wolfratshauser von einem eigenartigen Geräusch geweckt, das niemand vergaß, der es gehört hatte. Max Roderer war damals 8 Jahre alt. Er war Messdiener und auf dem Weg zur Frühmesse, als ihm in der Marktstraße der Todesmarsch begegnete. Ich bin am Strand gewesen, ich bin um 6 in der Früh in die Kirche gegangen und denke mir, was ist denn da los? Dann kommen SSler daher mit dem Hund und dahinter in 5er, 6er Reihen, KZler mit einem gestreiften Anzug, ausgehungert und kaputt alle. Und das waren ja Tausende. Ich habe sie selber gesehen. Die Erzählungen vom Todesmarsch kenne ich seit meiner Kindheit. Dieses Geräusch der schlurfenden Holzschuhe, das hat auch meine Mutter so beschrieben. Wie sich Tausende völlig erschöpfter KZ-Häftlinge im Gleichschritt durch Wolfratshausen geschleppt haben, vorwärts getrieben von erbarmungslosen Bewachern. Dazu die Schreie der Sterbenden, die vor Erschöpfung zusammengebrochen waren und von den SS-Leuten sofort erschlagen wurden. Der Todesmarsch brachte in diesen letzten Kriegstagen mit einem Schlag die ganze Brutalität des NS-Regimes nach Wolfratshausen. Natürlich hatte es in den Jahren zuvor auch hier Verhaftungen und Deportationen gegeben. Die Mädchen der jüdischen Hauswirtschaftsschule, schräg gegenüber der Bäckerei meiner Eltern, sie wurden schon 1938 vertrieben. Wenig später wurde die einzige jüdische Familie des Ortes, Familie Spatz, abgeholt und auch einer der katholischen Priester wurde nach Dachau gebracht. Die Grausamkeiten fanden woanders statt. Wer wegsehen wollte, der konnte wegsehen. Beim Todesmarsch konnte niemand mehr wegsehen. Dutzende Tote lagen danach auf den Straßen. Die Schilderungen haben sich selbst in meiner Generation noch eingebrannt. Auch Rainer Berthold, ein Bekannter von früher, später Bürgermeister, hat die Schilderungen seiner Mutter noch vor Augen. Da ist einer vom Todesmarsch zusammengebrochen. Und dann hat einer der Begleiter seinen Hund auf den loslassen und hat ihn, steh auf und geh weiter und so weiter. Und hat sich halt noch gesehen, wie der Hund sich in dem verbissen hat. Und hat sich gesagt, das war für mich so schrecklich, was da passiert ist. Und dann hat sie gesagt, das kannst du einfach nicht vergessen. Die Erzählungen hörten immer damit auf, wie schlimm der Anblick war. Was mit den Überlebenden passiert ist, das habe ich erst jetzt aus den Archiven erfahren. Warum die SS die KZ-Häftlinge von Dachau in die Berge treiben wollte, ist bis heute umstritten. Sicher ist, dass dieser Todesmarsch kurz hinter Wolfratshausen von den US-Truppen eingeholt wurde. Die Bewacher flohen und die US-Militärs mühten sich, die Überlebenden unterzubringen. Sie beschlagnahmten dafür auch das Lager Föhrenwald. In den 300 Häusern fanden sie fast 3000 Zwangsarbeiter, vor allem Ukrainer, Polen, Franzosen, Belgier. Die meisten hofften, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Einige machten sich sofort auf den Weg. Rund 7 Millionen Menschen irrten in den Monaten nach Kriegsende durch Deutschland. Verschleppte, Geflohene, Entwurzelte. Die Alliierten nannten sie Displaced Persons, DPs. Sie wurden in Barackensiedlungen, in Klöstern und Kasernen untergebracht. Föhrenwald war bald eines der größten DP-Lager. Ende 1945 lebten dort mehr als 5.300 Menschen. Wir waren die ersten Kinder, wissen Sie. Die Leute haben gedacht, die werden keine Kinder mehr haben. also dass sie das überhaupt überleben werden? Wenn ja, wie? Maja Schankova sitzt an seinem Schreibtisch im Verwaltungsgebäude der jüdischen Friedhöfe in Frankfurt am Main und erinnert sich an seine Kindheit. Und weil jeder seine eigene Art hat, sich zu erinnern, wühlt Schankova mit beiden Händen in Bergen von vergilbten Dokumenten, alten Ausweisen, irgendwelchen Meldezetteln und losen Schwarz-Weiß-Fotos. Das sind so Kinderbilder mit den Lehrern. Das war Schiefertafel, das war erste Klasse noch. Die DDP-Lager, nicht nur dieses Lager, die hatten die höchste Geburtenrate aller jüdischen Gemeinden der Welt. Ja, weil das neues Leben, das ist wie jetzt Frühling kommt, ja. Maja Schankova gehörte zur zweiten Welle der Entwurzelten, die vor allem aus Osteuropa kamen und nach 1947 in Föhrenwald eintrafen. Sein Vater war in Polen aufgewachsen, erzählt Schankova, hatte bereits Frau und Kinder, als die Deutschen kamen und ihn zur Zwangsarbeit abholten. Er konnte fliehen und ging nach Osten. Aus dieser Reise ist geworden die Reise quer durch die Sowjetunion bis Taschkent. Dort hat er den Krieg überlebt. Seine Familie ist komplett umgebracht worden. Er hat mir nie erzählt, wie viele Familienmitglieder das waren, wie viele Kinder er hatte, wie die hießen, wie seine Frau hieß. Keine Ahnung. In Taschkent in Usbekistan schlug sich Moshe Schankova als Händler auf dem lokalen Markt durch und lernte dort seine zweite Frau kennen. Sie war aus Chisinau im heutigen Moldawien. Auch sie war vor den Deutschen geflohen. Auch ihre Familie war von den Nazis dezimiert worden. Als der Krieg zu Ende war, reisten sie in seine Heimat nach Polen und waren plötzlich heimatlos. Die jüdische Bevölkerung ermordet oder vertrieben und in ihren früheren Häusern lebten nun Polen, die meist selbst irgendwo vertrieben waren. Die heimkehrenden Juden wurden nach dem Motto empfangen, oh, euch gibt's ja doch noch, wir hatten ja gehofft, ihr kommt nicht mehr. Da kamst du in deine Wohnung, da haben die an deinem Tisch gesessen und mit deinem Besteck gegessen, ja? Die Stimmung war aggressiv gegenüber Juden, nicht nur in Polen, in ganz Osteuropa. Antisemitische Übergriffe häuften sich. Am 4. Juli 1946 kam es dann zum Pogrom von Kielce, bei dem 42 Juden erschlagen wurden. Sie kennen ja die Geschichte, dass die Juden für die Matze, für das Pesachbrot, was wir essen, Kinderblut brauchen. Das wird ja bis zum heutigen Tag verbreitet in manchen Gegenden. Und da ist ein Kind verschwunden, ein polnisch-christliches Kind, war die Pesachzeit, es war die Osterzeit, unsere Osterzeit. Und da war das für die Leute wohl klar, das müssen die Juden gewesen sein. Und da kam es zu einem Pogrom. Und das war so ein Fanal raus, jetzt haben wir hier nichts mehr verloren. Die Schankovas flohen nach Deutschland, ausgerechnet Deutschland. Doch sie wollten nicht zu den Deutschen. Sie suchten den Schutz der Alliierten, die im besiegten Deutschland das Sagen hatten. Ich bin im November 1947 geboren, in Berlin-Tempelhof, im St. Josefs Krankenhaus 1. Ich habe nämlich noch eine originale Geburtsurkunde. Das war dann auch die Zeit, wo die Blockade war, wo die Luftbrücke der Alliierten stattgefunden hat. Und die Amerikaner sind nach Berlin eingeflogen und haben die Stadt versorgt. Und das Lehrgut waren wir. Die haben nämlich die jüdischen Flüchtlinge auf dem Rückweg ausgeflogen. 300.000 Juden sind nach dem Krieg aus Osteuropa nach Deutschland geflohen, die meisten aus Polen. Sie hofften, mit amerikanischer Hilfe weiterreisen zu können. Mein Vater hatte Ausreiseanträge gestellt nach Kanada, nach Amerika, nach Sao Paulo, Südamerika. Doch bei der Mutter wurde ein Schatten auf der Lunge entdeckt. Der Verdacht auf Tuberkulose machte die Ausreise praktisch unmöglich. Kein Land der Welt wollte uns haben mit diesem Stempel. Wir sind so der Rest, der Kaffeesatz, der immer überbleibt. Das waren wir dann. Ja, hier, das sind alles so Bilder aus schönen Tagen im Lager. So schlimm die Situation für die Erwachsenen war, für die Kinder war Föhrenwald ein großer Spielplatz, sagt Schankova. Allein schon, weil es so viele Kinder gab und alle im selben Alter. Also für uns Kinder, das sagen alle, war das Paradise Island. Wir haben Spielplätze und Spielmöglichkeiten noch und nöcher gehabt. Wir haben Straßenkämpfe, Straße gegen Straße. Da gab es hier die Bandenführer, da die Banden. Da war ich, was weiß ich, irgendwo zwischen 8 und 10. Thank you. 200 Meter von Evas Haus entfernt steht die Schule, an der ich mein Abitur gemacht habe. Ein großes Gebäude mit dicken Mauern und hohen Fenstern, das die benachbarten zweistöckigen Siedlungshäuser überragt. Daneben, genauso wuchtig, die Kirche, in der wir unsere Schulgottesdienste gefeiert haben. Vor dem Eingang treffe ich Thomas Erhardt, den stellvertretenden Schulleiter. Die Kirche ist zur Schulaula umgebaut worden, erzählt er. Ich könne sie mir gerne anschauen. Er selbst ist vor 25 Jahren nach Waldram gekommen. Von der jüdischen Geschichte des Ortes habe er erst später erfahren. Für die Wolfertshauser war es ja auch eher anrüchig. Die Juden, die dann da waren im Lager. Und die haben das dann vielleicht einfach auch verdrängt. Hier war die Kirche, aber hier war vorher dann auch noch die Synagoge drin. Möglicherweise, hier gab es ja angeblich in Föhrenwald 7 Synagogen, weil es halt auch 7 Konfessionen oder Richtungen auch in der jüdischen Bevölkerung hier gab. Da gab es so kleinere Treffpunkte dann immer. Das mag sein, dass da auch eine Synagoge war, so genau weiß ich es letztlich nicht. Die Struktur der ehemaligen Kirche ist noch klar erkennbar. Ansonsten erinnert nichts an die frühere Nutzung als Kirche und als Synagoge. Keine Gedenktafel, kein Hinweis. Dabei war der große kahle Raum, in dem wir gerade stehen, ein paar Jahre lang eines der am besten besuchten jüdischen Gebetshäuser in Europa. Im Alltag des Schullebens spielt es jetzt keine größere Rolle. Die Geschichtslehrer greifen es vielleicht mal hier und da auf. Oder wir werden jetzt gebeten, auch im Rahmen des P-Seminars, was jetzt das Gymnasium hier in Bayern zulässt, vielleicht mal ein Projekt in dem Bereich zu machen. 1955 übernahm die katholische Kirche die gesamte Siedlung Föhrenwald, um hier kinderreiche Flüchtlingsfamilien aus Osteuropa unterzubringen. In den Hauptgebäuden, in der Mitte der Siedlung, richtete die Kirche ein spätberufenen Seminar für junge Männer ein. Für junge Männer, die nach einer Berufsausbildung feststellen, dass sie doch Priester werden wollen. Aber man kann dort auch einfach sein Abitur nachmachen. Ich habe mich 1976 an dieser Schule eingeschrieben. Die letzten Juden waren noch nicht einmal 20 Jahre weg. Aber über die Vergangenheit des Hauses wurde nicht gesprochen, nie. 5 Jahre lang war ich an der Schule in Waldram, insgesamt 25 Jahre lang in Wolfratshausen. Im Rückblick kommt es mir unwirklich vor, dass ich von dem jüdischen Lager nichts mitbekommen habe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich in einer Theaterkulisse gelebt habe, mit schönen Bildern von Bergen und Seen und barocken Kleinstädten. Und hinter den Kulissen lag eine Welt, die man verstecken wollte. Ich habe inzwischen viele meiner ehemaligen Mitschüler in Waldram gefragt, nur ein einziger hat damals Bescheid gewusst. Matthias Röttig stammt aus einer der katholischen Familien, die Ende der 50er Jahre in Waldram einzogen. Jahre später haben er und seine Brüder auf dem Speicher gestreifte Hosen und Jacken gefunden. Zwischen den Sparren sind 3 KZ-Anzüge mit Nummern auch aufgetaucht. Und es war damals im Waldram so, dass nicht nur bei uns diese Anzüge gefunden wurden, sondern auch in der Nachbarschaft. Und dann sind die Kinder mit den KZ-Jacken rumgelaufen. In der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, hat man dann die jungen Leute gesehen mit den KZ-Jacken. Das war so eine Clique und die hatten die alle an. Matthias und seine 9 Brüder haben die Anzüge nicht getragen. Die Röttigs gehörten zu den wenigen Ausnahmen, bei denen zu Hause über Föhrenwald gesprochen wurde. Die Mutter hat es erzählt, ja. Der Vater nicht so, aber die Mutter hat immer wieder mal erzählt drüber. In den Schulen wurde über Waldram nie geredet, nein. Ein paar Straßen weiter ist Josef Brustmann aufgewachsen. Er lebt heute als Kabarettist und Musiker im nahen Icking. Seine Familie war aus dem Sudetenland und eine der ersten, die in Waldram ankam. Es war die Zeit, als die Juden immer weniger und die katholischen Siedler immer mehr wurden. Josef Brustmann war damals noch zu klein, sagt er, um sich daran zu erinnern. Und später wurde nicht mehr darüber geredet. Null. Null. Dieses Thema war absolutes Tabu. Ich hätte eigentlich ein bisschen was wissen können, weil meine großen Brüder in Waldram 1957 noch mit Juden in die Schule gegangen sind. Da waren noch Juden da. Die sind halt teilweise dann nach Israel oder nach Amerika gegangen und teilweise wurden sie aber auch rausgedrängt. Es gab auch Juden, die gerne im Waldram, Föhrenwald geblieben wären, aber das wollte man nicht. Man wollte da einfach so eine rein katholische Geschichte draus machen. Auch Josef Brustmann fragt sich, warum die jüdische Zeit in Waldram so konsequent verdrängt wurde. Erklärungen sucht er in der eigenen Waldramer Familie. Schon als Jugendlicher habe er mit seinem Vater über Auschwitz gestritten. Irgendwann gesagt, ja, Auschwitz, das waren ja nicht wir Deutschen, das war ja in Polen. Also das war immerhin eine Anerkennung, dass es irgendwie grauenvoll war, aber so eine Entlastung, so eine Entschuldung, das waren ja gar nicht wir Deutschen, sondern das waren ja Polen. Ganz merkwürdig, zwiespältig. Also mein Vater war jetzt kein Faschist, aber das war für die einfach zu viel Schuld. Das konnte nicht verarbeitet werden, da konnte man nicht dazu stehen. Und dann kam vielleicht auch sehr schnell so dieses Gefühl, dass man selber Opfer ist, weil man die Heimat verloren hat. Und mein Vater hat dann zwei Kinder auch verloren und die Mutter. Und also die haben natürlich wirklich ein ganz hartes Los auch gehabt. Aber diese eigene Opferrolle, die war dann wichtiger. Da hat man das Jüdische einfach ausgeblendet. Wir waren exterritorial da, wir waren wirklich in einer Glaskugel. Wir hatten ja eine eigene Verwaltung, wir hatten eine eigene Polizei am Anfang. Es gab eine jüdische Polizei. Man hat auch am Anfang ja bewusst getrennt. Viele Leute hatten ja nicht die besten Erfahrungen mit den Deutschen. Also die Erde war ja noch warm. Ja, also der Tagesablauf der Bewohner in Fernwald ist bestimmt worden durch den jüdischen Wochenzyklus. Diejenigen, die beten konnten und beten wollten, sind dreimal am Tag in die Schiel, wie es auf Jiddisch heißt, in die Synagoge gegangen. Und Schabbat war klar, dass man in die Synagoge geht, Erev Schabbat, also am Vorabend von Schabbat, genauso wie am Schabbatmorgen. Und alle Feiertage wurden auch strikt eingehalten. Es gab zwei, drei Straßen, wo nur Religiöse gewohnt haben. Da war es schon verpönt am Samstag, mit dem Auto durchzufahren. Haben auch viele nicht gemacht. Es gab viele, die gesagt haben, ja, ich bin Jude, ich bin als Jude verfolgt worden, aber ich kann nicht mehr glauben an Gott. Sind zwar noch in die Synagoge gegangen, aber es war keine innere Anteilnahme. Nennen Sie es Tradition oder nennen Sie es Ehrfurcht vor der Familie, die ermordet wurde. Anton Jakob Weinberger blättert in einem Fotoalbum mit schwarz-weißen Kinderbildern. Auf dem Tisch stehen zwei Tassen Kaffee und Pfeffernüsse, eine lokale Spezialität in Offenbach. Alle ehemaligen Föhrenwalder, mit denen ich rede, legen erstmal Fotos aus Föhrenwald auf den Tisch, um die Kinderzeit wachzurufen. Aber Anton Weinberger sucht etwas anderes in diesen Fotos. Seine Erinnerung an Föhrenwald ist die des Eingesperrtseins, sagt er. Schon als Kind habe er den Stacheldrahtzaun und den Schlagbaum am Eingang des Lagers als Einschränkung seiner Freiheit empfunden. Der Anstoß für meine Suche nach dieser Zeit meines Großwerdens war dieses Fotoalbum, weil mein Gefühl, eingesperrt und ausgeschlossen zu sein von einer Welt, von der ich gar nicht wusste, was hinter diesem Stacheldrahtzaun sich verbirgt und dem Schlagbaum, konnte ich nicht zusammenbringen mit diesen Kinderfotos, wo ich da im kurzen Höschen mit Ball in der Hand und Sonnenhütchen dann dastehe. Ein fröhliches Kind, das glücklich gewesen sein muss. Während viele seiner damaligen Spielkameraden Föhrenwald als einen großen Abenteuerspielplatz im Gedächtnis behalten haben, wo sie frei und ungestört waren, verbindet Anton Weinberger mit dieser Zeit eher düstere Gefühle. Er erklärt sich das damit, dass die Familien seiner Freunde meist aus polnischen Städten und Dörfern kamen, wo Juden weitgehend unter sich waren. Das Zusammenleben in Föhrenwald empfanden sie deshalb als Geborgenheit und sahen im Stacheldrahtzaun einen Schutz vor den Deutschen. Weinbergers Eltern dagegen hatten in Czernowitz im damaligen Rumänien inmitten der großen deutschen Minderheit gelebt, erzählt er, unter Christen, die ganz selbstverständlich mit den unzähligen anderen Minderheiten der Stadt zusammenlebten. Czernowitz war eine multiethnische Stadt, das Wien des Ostens, sagte man, bevor die Nazis diese Welt zerstört haben. Die vergebliche Sehnsucht nach dieser bunten Welt habe seine Familie geprägt. Für meine Mutter war ja Föhrenwald nicht das Ziel ihres Lebens. Sie hat nur Föhrenwald als das Loch bezeichnet, aus dem wir so schnell wie möglich herauskommen müssten. Doch auch bei ihr war Tuberkulose diagnostiziert worden. Alle Ausreiseanträge wurden abgelehnt. Föhrenwald war bereits das 10. DP-Lager für die Familie Weinberger. Während immer mehr Juden den Sprung nach Israel und in die USA schafften und immer mehr Lager schlossen, wurden die Zurückgebliebenen ins nächste Lager weitergereicht, bis nur noch Föhrenwald übrig war. Das Lager der fröhlichen Kinder und der kranken Erwachsenen. Der Schatten der KZs hing über diesem Lager. Sie haben ja die Leute gesehen mit den KZ-Nummern auf dem Arm tätowiert. Sie haben viele Leute gesehen, die schwerst traumatisiert und deprimiert waren, die durch diese damals ja kaum befestigten Straßen schlurften. Keine Spur von aufrechten Gang. Es waren gebrochene Seelen. Wer konnte, suchte sich eine Arbeit außerhalb des Lagers. Weinbergers Vater betrieb zeitweise eine Kirschner-Werkstatt in München. Seine Schwester ging in Wolfratshausen zur Berufsschule. Seine Mutter kam nach Wolfratshausen zum Einkaufen und zum Kaffeetrinken, so wie viele Föhrenwalder. Die Geschäfte in der Marktstraße stellten sich zunehmend auf die Kundschaft aus Föhrenwald ein. Umgekehrt kamen auch immer mehr Wolfratshauser nach Föhrenwald. Bäcker, Friseure, Handwerker, Wäscherinnen. Man gewöhnte sich aneinander. Doch bei aller geschäftlichen Annäherung, erinnert sich Anton Weinberger, die Distanz und auch das gegenseitige Misstrauen blieben bis zum Schluss. Freundschaften waren die Ausnahme. Diese Kontakte zu den Bewohnern um Föhrenwald herum waren spärlich, das muss man so sagen. Das war von den Juden nicht gewünscht und es war von den nichtjüdischen Deutschen auch nicht gewünscht. Wenn ich so oben fliege, wollte ich doch zu dir geflogen. Und wenn ich so oben käte, wollte ich sich zu dir gezeugen. Und wenn ich so oben käte, wollte ich sich zu dir gezeugen. Besuch bei meinen Tanten Maria und Kathi. Beide über 90, aber noch gut dabei. Ich will Fragen stellen, die ich schon länger hätte stellen sollen. Ich merke aber schnell, dass es fast schon zu spät ist, wenn man herausfinden will, was damals in Wolfratshausen los war und wie die Wolfratshauser dazu standen. Die Erinnerungen verwischen, die Zeiten verrutschen. Krieg, vor dem Krieg, nach dem Krieg. Die Ereignisse kleben aneinander, verklumpen zu einem großen Block. Man habe ja nicht offen reden dürfen, sagen meine Tanten immer wieder, sonst wäre man nach Dachau gekommen. Wir sind halt stark gewesen. Man hat stark sein müssen. Dann ist nichts passiert. Ja. Still sein, ruhig halten. Die Vorsicht steckte dann so tief drinnen, dass sie offenbar auch nach dem Krieg angehalten hat. Beide bestätigen, dass die Wolfratshauser zu jeder Zeit gewusst haben, was in Föhrenwald passierte. Auch über die Munitionsfabriken im Wolfratshauser Forst wussten alle Bescheid. Aus Gründen der Geheimhaltung wurde offiziell nur von Schokoladenfabriken gesprochen. Doch die Zwangsarbeiterinnen, die in die Marktstraße zum Einkaufen kamen, sie waren nicht zu übersehen. Haben wir ja noch schon gewusst, dass viele Franzosen da sind und Russen. Die haben gelbe Hände gehabt und Tor, gelb. Das ist Gift, haben sie gesagt, das ist ein Gift. Die haben ganz gelbe Hände gehabt und das ist scheinbar nicht mehr weggegangen. Nicht nur die Hände und die Haare waren gelb. Viele hatten von den chemischen Stoffen auch gelbe Flecken im Gesicht. Kanarienvögel, haben die Leute gesagt. Gar nicht abschätzig, eher mitleidig. Auch nachher, als in Föhrenwald 12 Jahre lang Juden lebten, war das im Ortsbild nicht zu übersehen. Unmittelbar nach dem Krieg hatten offenbar viele Angst, dass sich die Juden an den Deutschen rächen könnten. Man richtete sich ein, um notfalls sogar mit Kuhglocken die Nachbarn zu alarmieren. Die Oma hat eine Kuhglocken aufgesteckt gehabt, wenn irgendwas ist, dass Nachbarn das hören. Weil man sich halt gefürchtet hat vor den Ausländern. Hat man sich schon gefürchtet, wie der Krieg gar war, dass die Rabatz machen. Gell? Sie machten keinen Rabatz. In den ersten Tagen gab es ein paar Streitigkeiten um Milchkannen und Lebensmittel. Das erzählen die Tanten. Aber das war nur kurz. Danach kamen die Juden aus Föhrenwald zum Einkaufen, zum Kaffeetrinken und zum Flanieren in die Marktstraße. Für viele Geschäfte wurden sie zu wichtigen Kunden. In Föhrenwald lebten damals fast doppelt so viele Menschen wie in Wolfratshausen. Meine Tanten hätten damals gerne gewusst, wie die in Föhrenwald leben, wie das jüdische Leben so aussah. Schon vor dem Krieg hatten sie immer wieder versucht, bei ihrer jüdischen Freundin Hertha mehr herauszufinden über die religiösen Sitten und Bräuche. Die ganzen Rituale, was man so gehört hat. Und das hat uns doch interessiert. Aber wir haben dann auch nicht drüber reden dürfen. Warum nicht? Weil das Juden waren und das hat doch nicht zu Deutschland passt. Dass Juden nicht zu Deutschland passen, das war auch nach dem Krieg noch weit verbreitet. Doch im Grunde waren die Juden nie das Thema hier. Für meine Familie, wie für die meisten Familien meiner Freunde, war das größte Verbrechen der Nationalsozialisten die Verfolgung der katholischen Kirche. Dass die Nazis das Läuten der Kirchenglocken verboten haben, dass sie die katholischen Vereine auflösten, dass sie die Kirchgänger schikanierten, darüber wurde bei uns viel und lange geredet. Hitler, der Antichrist. Die Verfolgung der Juden rückte in den Hintergrund und Föhrenwald die Nachkriegsgeschichte gleich mit. Solange Juden in Föhrenwald lebten, habe man schon drüber gesprochen, versichern meine Tanten. Aber als sie weg waren, da habe es keinen Grund mehr gegeben. Weil er jetzt gesagt hat, sei mal, start mit den Schmarrn. Das mögen wir nicht mehr hören. Da ist dann nicht mehr recht viel geredet worden, die ganze Zeit. Nach meinen Tanten gehe ich bei Max Roderer vorbei, einem alten Bekannten meiner Familie. Roderer, inzwischen 83, erzählt auch gleich, dass er als 12-Jähriger gelegentlich zu den Juden zum Arbeiten gegangen ist. Mit dem Heuwagen Kartoffeln ausfahren. Wenn Güter zugekommen ist mit Lebensmitteln, Kartoffeln zum Beispiel, da bin ich mit meinem Heuwagen raufgefahren und habe die Kartoffeln ausgefahren zu den Juden in einzelnen Häusern hin. Da habe ich mir einen 20er gekriegt für das Heuwagen voll Kartoffeln ins Haus gefahren. Und das war damals viel Geld. Mein Vater, der hat im Monat 200 Mark verdient und ich habe für die Schiffführer einmal mit dem Heuwagen da die 500 Meter fahren, 20 Mark gekriegt. Für den 12-Jährigen war Föhrenwald ein aufregender Ort, erinnert er sich. Die eingezäunte Siedlung mit den vielen Menschen, von denen einige doch sehr anders gekleidet waren als in Wolfratshausen üblich. Vor den jungen Männern mit den langen Mänteln und den schwarzen Hüten und den Schläfenlocken, sagt er, da hätten sie richtig Angst gehabt. Am meisten haben wir uns gefurchtet vor den Rabbinen mit den schwarzen Kutten und die Schneckerl runter. Das waren natürlich die Fanatischen, gell? Die meisten über den Boden. Also ich habe nichts Negatives, ich kann ihn nicht sagen. Also ich glaube, da hat keine Angst gebraucht. Sein Musiklehrer hat ihn in eine jüdische Musikgruppe mitgenommen. Mit seiner Trompete ist er dann sogar bei einem jüdischen Kinderfest aufgetreten. Aber die Kontakte gingen nicht weiter, sagt er. Freundschaften sind daraus nicht entstanden. Warum das so war, das kann er heute auch nicht mehr sagen. Wolfratshausen und Föhrenwald, da war immer eine gewisse Distanz, die von beiden Seiten gepflegt wurde. Nur am Sonntag, da gab es etwas mehr Kontakte, auf der großen Wiese vor dem Zaun. Sonntagsmarkt, haben die Föhrenwalder gesagt. Schwarzmarkt, sagten die Wolfratshauser und rümpften die Nase. Hingegangen sind sie trotzdem. Ich glaube, dass auf dem Schwarzmarkt waren schon viele da. Jeder, der wo was zum Handeln gehabt hat, zum Tauschen, weil die Juden haben ja Sachen gehabt, Lebensmittel zum Beispiel, was für die Armee gekriegt haben. Da hast du das eintauschen können oder einkaufen. Die Familie Roderer war weltoffener und stand etwas weiter links als die meisten anderen Wolfratshauser. Der Vater war vor dem Krieg Drucker bei der Lokalzeitung und als die Nazis kamen, hat er sofort seinen Job verloren. Er hat sich dann als Hilfsarbeiter durchgeschlagen und als der Krieg vorbei war, da kamen viele zu ihm für einen Persilschein. So nannte man die Entlastungsschreiben, die bestätigen sollten, dass jemand zwar in der Partei, aber kein wirklicher Nazi gewesen sei. Solche Scheine halfen, bei den Entnazifizierungsverfahren der Alliierten glimpflich davonzukommen. Max Roderer hat seinem Vater lange vorgehalten, dass er sich darauf eingelassen hat. Ich habe ihn noch geschimpft, auch richtig, weil er so manche Spätzin noch Entlastungsschreiben geschrieben hat. Ich hätte es ja nicht gemacht, weil die haben ja das nur ausgenutzt, haben den ganzen Krieg ins Haus und Braus gehabt, während wir nichts gekriegt haben. Vielleicht sind die Verjährungsfristen kürzer, je kleiner so ein Ort ist. Man muss ja irgendwie wieder zusammenleben. Und da außer der jüdischen Familie Spatz niemand aus dem Ort von den Nazis umgebracht worden war, hat man nach dem Krieg sehr zügig wieder Frieden geschlossen. Nur die Juden von Föhrenwald haben da gestört, weil sie allein durch die 12 Jahre ihrer Anwesenheit daran erinnert haben, dass das Dritte Reich schlimmer war als nur ein Streit um die Kirchenglocken. Als die Juden weg waren, hat man das Kapitel umso entschlossener zugeschlagen und weggesperrt. Ich will es genauer wissen und fahre nach Regensburg ins Altenheim. Hallo? Herr Dr. Braun? Wer kommt da? Berger ist mein Name. Einer Ihrer Schüler. Ja, das ist eine angenehme Überraschung. Dr. Braun war mein Schuldirektor in Waldram. Weil die Schule damals nur 6 oder 7 Klassen hatte, war das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern sehr persönlich. Dr. Braun ist inzwischen 99, etwas gebrechlich, aber glasklar im Kopf. Von Föhrenwald, sagt er, hat er Mitte der 50er Jahre zum ersten Mal gehört, als er noch Lateinlehrer am Gymnasium in München war. Ich hatte in München die erste Klasse und da war ein Bub, der war in Föhrenwald geboren, das war ein Judenbub. Der hat mir einmal Matzen mitgebracht, so Gebäck, kennst du ja. Ich wusste, dass in Föhrenwald ein Lager für Juden ist. Der Bub hat es genau geschildert. Der hat sich gefreut, dass ich mich interessiert habe für seine jüdische Religion und da hat er mir eben so Matzen mitgebracht. Als Dr. Braun Schuldirektor in Waldram wurde, da dauerte es eine Zeit, bis er begriff, dass es sich bei diesem Waldram um das frühere Föhrenwald handelte. Es habe einfach nichts gegeben, was an das jüdische Lager erinnert habe. Das habe ich erst später mitbekommen. Wieso haben wir das nicht erfahren in der Schule? Ich war 5 Jahre in der Schule, wir haben nie irgendwas davon erfahren. Da klopfe ich selber manchmal an meine Brust, warum ich da nicht mehr erzählt habe. Und warum? Ich komme nicht auf die Idee. Weil auch im Geschichtsunterricht haben wir das nie erfahren. Ja, selbstverständlich. So wie ich viel über Südtirol erzählt habe, hätte ich ja auch über Waldram reden können. Mit Einzelnen habe ich schon darüber gesprochen. Mit einzelnen Schülern, kann ich mich erinnern. Aber ich kam nie auf die Idee, mal die ganze Geschichte zu erklären. War das so der Zeitgeist auch? Man redet nicht mehr über die alten Geschichten? Nein, nein. Damit hängt das überhaupt nicht zusammen. Aha. Im Gegenteil, ich habe sehr viel gesprochen über die Verbrechen des Dritten Reichs und so weiter. Auf der Rückfahrt von Regensburg nach Wolfratshausen bin ich noch ratloser als vorher. Dass selbst ein fast schon besessener Geschichtslehrer wie Dr. Braun einfach nicht auf die Idee kam, uns die Geschichte von Föhrenwald zu erzählen. Was hat diesen Mann davon abgehalten? Wir sind sozusagen am Anfang von der Recherche, weil unsere Eltern sehr lang geschwiegen haben. Mein Papa, vor 5 Jahren, hat er angefangen mit 90 zu erzählen, nicht uns, sondern einfach Menschen, die er getroffen hat. Mit seiner Brieftasche, wo sein israelischer Pass drin war, ist er tatsächlich nach München in die Innenstadt gefahren. Und wenn er Menschen, die hat er fast wirklich angesprochen und hat ihnen die Geschichte von ihm erzählt. Bis wir es rausgefunden hatten, hat er schon wieder aufgehört damit. Und seitdem macht er nichts mehr. Brigitte und Maximilian Buxpan versuchen seit vielen Jahren, ihren Vater zu verstehen. Wie alle Juden, die im Nachkriegsdeutschland geboren sind, wollen sie mehr über ihre Eltern herausfinden, auch um ihr eigenes Leben zu begreifen. Ihr Vater, Chaim Buxpan, hat 6 Konzentrationslager überlebt, erzählen sie. Aber 1947 war er schon wieder stark genug, dass man ihn nicht nach Föhrenwald geschickt hat, sondern gleich 10 Kilometer weiter südlich ins Hochlandlager. Zur Vorbereitung auf den Kampf um Palästina. Das Hochlandlager liegt etwas versteckt in einer großen Waldlichtung, direkt an der Isar. Als Jugendlicher habe ich da mit Freunden gezeltet. Die alten Baracken, die verstreut auf dem weiten Gelände herumstehen, gehören heute zu einer Jugendbildungsstätte. Brigitte Buxpan erzählt, dass sie dort vor Jahren mit ihrem Sohn einen Familienbildungskurs gemacht hat, ohne zu wissen, dass ihr Vater auch schon mal da war. Das hat er erst sehr viel später erzählt. Im Nachhinein habe ich es echt nicht glauben können, dass mein Vater 48 dort paramilitärische Übungen gemacht hat und ich habe dort im Wald sozusagen Übungen gemacht, wie geht man an seine Grenzen. Im oberbayerischen Hochlandlager bei Königsdorf lernten ab 1946 junge jüdische Männer und Frauen Ackerbau und Viehzucht als Vorbereitung auf die Ausreise nach Palästina. Das war die offizielle Version, die auch von der US-Verwaltung genehmigt worden war. In Wirklichkeit fanden dort paramilitärische Übungen statt. Bereits Anfang 1946 hatte die jüdische Untergrundorganisation Haganah militärische Ausbilder nach Königsdorf geschickt. Jim Tobias vom Nürnberger Institut für NS-Forschung hat das sehr detailliert erforscht. Diese Leute der Haganah kamen aus Israel bzw. Palästina. Der Staat Israel bestand zu dieser Zeit ja noch nicht. Palästina war britisches Mandatsgebiet. Doch es gab schon immer auch in Palästina eine Miliz. Das war eben dieser Haganah. Und diese Leute, die militärisch vorgemeldet waren, sind nach Deutschland eingereist, natürlich illegal, teilweise unter falschen Identitäten, um eben dort in Hochland oder auch in anderen Lagern junge Juden, Überlebende der Shoah, militärisch auszubilden. Ein beträchtlicher Teil der späteren israelischen Armee hat ein erstes militärisches Training in den DP-Lagern in Deutschland bekommen. Im Hochlandlager wurden vor allem künftige Offiziere ausgebildet, mit sehr begrenzten Mitteln. NS-Forscher Jim Tobias. Schießübungen konnten faktisch gar nicht stattfinden, weil das war natürlich ein illegales Programm. Die Alliierten haben das nicht gerne gesehen, obwohl sie darüber Bescheid wussten. Das heißt, es gab in Königsdorf ab und zu mal Ausbildung an der Waffe unten im Keller in der Baracken, dass man das nicht hörte. Die militärische Ausbildung dauerte nur einige Monate. Chaim Buxban reiste schon Anfang 1948 über Marseille nach Palästina, kämpfte in der entstehenden israelischen Armee und als David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 den Staat Israel ausrief, da wurde der im Hochlandlager trainierte Buxban einer der ersten israelischen Staatsbürger. Mein Vater war einer der allerersten, die überhaupt einen israelischen Pass bekommen haben. Nummer 257 oder sowas steht oben. Aber es stand ein großer Stempel drin, er darf in die ganze Welt hinaus, nur nicht zurück nach Deutschland. Steht also ganz dick im Pass drin. Doch ausgerechnet da wollte Chaim Buxban bald wieder hin. Nicht, weil er besondere Sehnsucht nach den Deutschen gehabt hätte. Er wollte einfach weg. Das Klima in Israel, die Wüste und die Nachbarländer, die einem den Tod wünschten. Als Überlebender der Konzentrationslager kam er gleich in den Ersten Krieg und musste dort schon wieder dienen. Also er kam von einem Schlamassel in das nächste Schlamassel. Und er fühlte sich nicht wirklich wohl dort, obwohl er jüdisch war. Und so kam er illegal zurück nach Deutschland. Und dann ist er an der deutschen Grenze natürlich geschnappt worden und ins Gefängnis geworfen worden. Illegal, weil er keinen für Deutschland gültigen Pass hatte. Die Vorgabe der israelischen Regierung, dass kein Jude jemals wieder Deutschland betreten sollte, diese Vorgabe kam den westdeutschen Behörden ganz recht. In den Verwaltungsstuben saßen noch genügend Beamte, die sich ein Deutschland ohne Juden wünschten. Aber sie konnten sich nicht mehr durchsetzen. Ein Rechtsanwalt holte Chaim Buxban aus dem Gefängnis und brachte ihn nach Föhrenwald. 1953 war das. Die meisten DP-Lager waren bereits aufgelöst. Föhrenwald war das letzte und wurde nun auch noch zum Auffangbecken für einige hundert Juden, die enttäuscht aus Israel zurückkehrten. Die meisten von ihnen galten den deutschen Behörden als Illegale, wie Chaim Buxban. Die Beamten ließen nicht locker. Selbst als Buxban in Föhrenwald eine deutsche Jüdin mit deutschen Papieren heiratete, selbst dann wollten sie ihn noch loswerden. Also wie die geheiratet haben, 55, hat meine Mutter die Hölle mit ihm erlebt. Mein Vater sollte von der Polizei abgeholt werden und rausgeschmissen aus Deutschland, obwohl sie verheiratet waren. Und der Sohn, also eben mein Bruder war ja unterwegs, sie hätten die Familie getrennt. Also sie hatten radikale Maßnahmen ohne Wenn und Aber und ohne Ausnahme. Wieder gelang es nur mit einem Rechtsanwalt, die Ausweisung zu verhindern. Chaim Buxban durfte in Deutschland bleiben. Doch der Stempel der Heimatlosigkeit blieb an der Familie haften. Die deutschen Behörden haben ihn gleich noch dem Sohn aufgedrückt. Maximilian Buxban ist zwar in Deutschland geboren, aber weil sein Vater von den Nazis aus Polen verschleppt worden war, wurde auch er als heimatloser Pole eingestuft. Also Pass, Kinderpass, da stand Staatsangehörigkeit polnisch drin. Ich hatte gemeint staatenlos, warst du immer? Ich war mal staatenlos, aber ich war auch dann polnisch. Ich musste ja am Anfang, sogar Aufenthaltsgenehmigung haben und was weiß ich alles. Wenn ich nach Österreich wollte, hätte ich ein Visum gebraucht. Und als ich dann 18 wurde, dann hat man mir die deutsche Staatsangehörigkeit gegeben und eine Woche später war der Einberufungsbefehl da. Militär. Der kulturelle und gesellschaftliche Arbeit im Lager bezweckt zu geben dem Lagereinwohner eine geistig-kulturelle Zugreitung, Gedei, er soll sich leichter heranpassen in seiner neuen Kultur, im gesellschaftlichen Leben in Eretz Yisroel. Anfang der 50er Jahre begann sich das DP-Lager Föhrenwald langsam zu leeren. Die USA hatten die Einreisebestimmungen gelockert und auch im jungen Staat Israel stabilisierte sich die Lage. Viele, die gezögert hatten, packten jetzt die Koffer. Übrig blieben die, die nicht ausreisen konnten, weil einer in der Familie krank war oder weil das Geld fehlte. Ab 1952 war auch nicht mehr die Flüchtlingshilfe der UN für Föhrenwald verantwortlich, sondern die bayerische Landesregierung. Und die wollte die Juden so schnell wie möglich loswerden. Immer öfter kam nun die Polizei ins Lager. Meist ging es um den Verdacht des Schwarzhandels, manchmal auch um bloße Machtdemonstration, erinnert sich Anton Weinberger. Es gab ja auch immer wieder Razzien, auch Patrouillen, sage ich mal. Die sind dann einfach mal durchs Lager gegangen, nicht um irgendwem irgendwas anzuhängen, sondern einfach zu zeigen, wir sind da, wir beobachten euch. Die deutsche Polizei wurde da nicht als Schutzmacht betrachtet, um es mal so zu sagen. 1955 wurde die gesamte Siedlung Föhrenwald an die katholische Kirche verkauft. Das eigens dafür gegründete Diözesansiedlungswerk machte sich daran, die frei werdenden Häuser zu renovieren, um sie günstig an Heimatvertriebene zu verkaufen. Bedingung: Die Käufer mussten katholisch sein. Juden kamen nicht in Frage, sie mussten gehen. Der Druck auf die jüdischen Familien nahm deutlich zu, erinnert sich Abraham Ben. Seine Familie saß wegen des tuberkulosekranken Vaters in Föhrenwald fest. Als sich irgendwann Norwegen bereit erklärte, eine Handvoll Familien trotz Krankheit aufzunehmen, da wurden die bayerischen Behörden rabiat. Wir sollten nach Norwegen. Hat meine Mutter gesagt, sie fährt nicht nach Norwegen. Warum? Dort gibt es keine Juden, die Kinder werden größer, die werden einmal heiraten, die fahrt nicht. Dann haben sie gedroht, obdachlos zu machen. Und sie sagt, macht nichts, macht mich obdachlos, das stört mich nicht. Aber nach Norwegen fahre ich. Die Familie Ben blieb und wurde auch nicht obdachlos. Aber die Schikanen nahmen zu. Als die ersten neuen Siedler ankamen, wurden die Juden in eine Ecke des Lagers zurückgedrängt. Manche Familien mussten innerhalb eines Jahres dreimal umziehen, um Platz zu machen. Auch die Kirche zeigte, wer der neue Herr im Haus ist. Das ging dann einher mit der brutalen Übernahme der ehemaligen Hauptsynagoge in Föhrenwald, die binnen einer Nacht von einer Synagoge in eine katholische Kirche verwandelt wurde. Die Ritualgegenstände der Synagoge, wie die Torahrollen oder das ewige Licht, waren verschwunden oder zerstört. Und ob dieses Umstandes ist der Synagogendiener, auf Jiddisch Schames, wahnsinnig geworden, im Wortsinne. Er war ein physisches Wrack, nur noch gezittert, konnte nicht mehr sprechen und hat dieses Trauma nie überwunden. Im Februar 1957 wurden die letzten Juden aus Föhrenwald auf Sozialwohnungen in München, Frankfurt, Düsseldorf verteilt. Manche wurden mit Gewalt aus ihren Häusern geholt. Ja, rausgetragen, körperlich auf den Wagen gesetzt, Koffer oder Habseligkeiten, die sie hatten, daneben gestellt. Ja, es waren nicht viele, aber es waren etliche Leute. Die leer gewordenen Häuser wurden renoviert, der Stacheldrahtzaun entfernt, die neuen Besitzer legten hübsche Vorgärten an. Ende September 1957 wurde auch die Kirche eingeweiht. Der erste Direktor des spätberufenen Seminars schrieb dazu im Isar-Loisach-Boten: Das ist letztlich der tiefste Sinn des Weges von Föhrenwald nach Waldram. Von der Munitionsfabrik des heidnischen Hasses über die Heimatlosigkeit des jüdischen Lagers zur Geborgenheit der Kinder Gottes im Bannkreis einer geweihten Kirche. 4 Wochen später wurde Föhrenwald offiziell von der Landkarte gestrichen. Sie hörten: Verschwiegene Nachkriegsgeschichte. Föhrenwald, ein jüdisches Städtel in Bayern. Ein Feature von Alois Berger. Die Redaktion hatte Winfried Sträter, die Regie Clarisse Cosset, an der Technik saß Hermann Leppich. Es sprachen Cornelia Schönwald und der Autor.